ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Kempferts Klimapodcast und zwar zur letzten Folge in diesem Jahr 2024. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und spreche wie immer über wichtige Fragen zum Klimawandel mit Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert. Hallo Frau Brenner, grüß Sie. Heute geht es ja ausführlich um Sinn und Unsinn der Umweltzonen. 2008 wurde die allererste Umweltzone eingeführt und jetzt gibt es eine ganz aktuelle Studie zu den Auswirkungen dieser Umweltzonen. Das besprechen wir. Am Ende beantworten wir wie immer natürlich eine Hörerfrage. Dieses Mal geht es um das Potenzial von Wasserkraftanlagen. Und jetzt ganz zu Beginn wollen wir aber wenigstens ganz kurz mal vorweihnachtlich werden. Wir zeichnen ja auf am Mittwoch, also am 11. Dezember. Und das heißt, in 2 Wochen ist zumindest Heiligabend dann schon wieder vorbei. Ja. Sind Sie schon in Vorweihnachtsstimmung, Frau Kempfert? Ja, so langsam kommt das schon, ja, ein bisschen durchaus. Aber es ist ja immer so, Weihnachten kommt ja immer so plötzlich, ja, wie auch in diesem Jahr. Und so ist es auch diesmal. Aber so langsam, doch, wird's weihnachtlicher. Zumindest ist es ein bisschen kälter gefühlt als die Jahre davor. Mhm. Manchmal waren ja 10, 11 Grad, jetzt sind sie zumindest einstellig, die Temperaturen. Und das ist ein gutes Stichwort, weil viele fragen sich wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder, ob es denn weiße Weihnachten geben wird. Ich habe mir das oft gewünscht in letzter Zeit, weil ich es einfach schön finde und werde wohl aber wie viele andere Menschen auch enttäuscht sein, weil weiße Weihnachten sind sowieso schon ziemlich selten und werden natürlich durch den Klimawandel auch noch seltener. Das sagt der Deutsche Wetterdienst. Frau Kempfert, haben Sie da Wahrscheinlichkeiten oder Zahlen dazu, wie wahrscheinlich eine weiße Weihnacht ist? Ja, offensichtlich sehr unwahrscheinlich, wie uns die Meteorologen sagen. Also die Hoffnung auf ein schneeweißes Weihnachtsfest, die schwinden ja sowieso immer von Jahr zu Jahr. Jetzt deutet wieder vieles auch auf Schmuddelwetter hin, auch in diesem Jahr. Aber Sie haben es schon gesagt, der Klimawandel verändert natürlich einiges und mit fortschreitendem Klimawandel können auch die Temperaturen dann deutlich höher sein, als wir uns das wünschen. Zu Weihnachten sogar von mehr als 20 Grad wäre möglich. Das sagen auch die Klimawissenschaftler, dass auch in den nächsten Jahrzehnten eher 20 Grad wahrscheinlich sind als weiße Weihnachten. Also insofern ist das eher geringer, die Wahrscheinlichkeit. Und der Deutsche Wetterdienst, die gucken sich das ja auch immer im Rahmen der Statistiken an und sehen eben auch, dass ganz eindeutig ein Trend da ist, dass die Wahrscheinlichkeiten immer niedriger werden, dass wir weiße Weihnachten sehen werden. Und das war vor einigen Jahrzehnten noch ganz anders. Ich habe irgendwo sogar gelesen, man könnte künftig eher verschneite Ostern erleben als verschneite Weihnachten. Also. Ja, dann müssen wir das Weihnachtsfest umlegen. Wir feiern demnächst an Ostern deutlich mehr als vielleicht Weihnachten. Ja, und dann haben wir da, wenn es da weiß ist, dann können wir das so ein bisschen simulieren. Bauen einen Schneehasen statt Schneemann. Genau, das ist aber sowas. Schwierig. Das traue ich mir nicht zu. Ja. Doch. Ja, mit den Ohren. Aber sonst kann man ja ähnlich vom Körperbau sieht er ja, kann er ähnlich aussehen. Aber was passiert dann mit der Möhre? Also weiße Weihnachten leider eher selten. Weihnachten liegt noch vor uns. Wir kommen jetzt aber dann tatsächlich zu etwas, was schon weit zurückliegt. Und zwar zur Einführung der ersten Umweltzone, also jenem Gebiet, das man nur mit einem Auto mit dieser berühmten grünen Plakette durchfahren darf. Autos mit hoher Schadstoffbelastung müssen draußen bleiben in diesen Umweltzonen. Und ganz vorne dabei bei der allerersten Umweltzone überhaupt war, man glaubt es kaum, Berlin. Da wurde am 01.01.2008 nämlich die bundesweit erste Umweltzone eingeführt. Natürlich auch begleitet von Beschwerden und Kritik von Anwohnerinnen und Autofahrern. Aber erstmal ganz generell gefragt, Frau Kempfert, würden Sie sagen, Umweltzonen, das ist ein Erfolgsmodell? Also wenn wir uns die aktuellen Ergebnisse auch der Studien anschauen, würde ich durchaus sagen, ja, das ist ein Erfolgsmodell. Also ich meine, 2008 wurden sie ja zum ersten Mal eingeführt, auch in Berlin, aber gerade auch mit der Motivation, dass die starken Emissionen dann sinken sollten. Vor allen Dingen die Konzentration an Luftschadstoffen müssen ja verringert werden. Das sagt ja auch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Und weil der Straßenverkehr eben der größte Verursacher ist, auch von Schadstoffen, auch wie Stickoxid, Stickoxide und Feinstaub und die erhebliche Umweltgefahren darstellen, gerade für die Gesundheit. Und man jetzt sieht, dass es eben auch positive Wirkungen haben kann und die verkehrsbedingten Luftverschmutzungen wirklich auch zurückgehen. Da würde ich sagen, durchaus. Das ist ein Erfolgsmodell, denn die Luftqualität in den deutschen Städten hat sich deutlich verbessert. Das Umweltbundesamt, die betreiben ja auch so ein Netzwerk und auch die ganzen Messstationen, wo dann diese Schadstoffkonzentrationen auch gemessen werden, wie Feinstaub, PMX oder Stickstoffdioxid, wie NOx, die werden dort erfasst. Da gibt es auch so Karten, kann sich jeder im Internet mal anschauen. Und da sieht man eben auch, die Luftqualität verbessert sich. Und auch gerade in den Regionen, wo diese Plaketten, also wo Umweltzonen da sind. Und da würde ich sagen, das ist schon mal ein erster Erfolg. Aber es gibt ja noch mehr Erfolge. Ja. Genau, über die sprechen wir gleich. Das ist eine Studie von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Nur ganz kurz, das möchte ich noch voranstellen, weil ich die Zahl so erstaunlich und auch erschreckend fand. Sie haben die WHO gerade angesprochen und die sagen, obwohl es schon Verbesserungen der Luftqualität in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, führen Luftschadstoffe zu etwa 7 Millionen vorzeitigen Todesfällen pro Jahr. Das ist natürlich eine gigantische Zahl. Und dann fragt man sich ja, wenn man das durch sowas wie Umweltzonen ein bisschen verringern könnte, warum dann nicht überall Umweltzone einrichten? Ganz so einfach ist es mal wieder nicht, da kommen wir gleich noch drauf. Aber lassen Sie uns erstmal auf diese Studie schauen vom DIW. Aber genau, ja, vielleicht noch ein Satz dazu auch. Wir zeigen ja auch oder Studien belegen ja auch, dass Feinstaub allein in Deutschland für über 30.000 Todesfälle im Jahr verantwortlich ist. Nicht? Und auch die ganzen Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben damit einhergehen. Da fragt man sich wirklich, warum man da nicht sehr viel rigoroser ist. Und war ja auch schon, also manchen Regionen, man erinnere sich, dass so manch einer da auch verurteilt wurde durch Gerichte, weil eben die Luftverschmutzung, Schadstoffbelastung in den Städten zu hoch war, da eben entsprechend zu handeln. Und da ist ja eben eine deutliche Verbesserung schon eingetreten, aber noch nicht in ausreichender Art und Weise. Und Sie haben völlig recht, die Weltgesundheitsorganisation, die sagen ja sogar auch, die Grenzwerte müssen noch weiter runter, damit wir eben noch viel geschützter sind. Und da sind wir eben auch noch lange nicht. Ja. Wie viel Einfluss diese Umweltzonen haben auf die Gesundheit, auf die Psyche, sogar auf die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, das zeigt diese jetzt erwähnte Studie vom DIW. Das ist der sogenannte Wochenbericht und zwar Nummer 47. Verlinken wir gerne auch in den Shownotes dann. Dann kann man nochmal genau nachgucken. Die trägt den Titel Umweltzonen in Deutschland, Emissionsbegrenzungen verbessern Bildung und psychische Gesundheit. Das klingt schon mal sehr gut. Vielleicht können Sie mal erstmal kurz zusammenfassen, was ist ganz generell die Quintessenz dieser Untersuchung, bevor wir dann auf die Methode etwas näher eingehen. Ja, genau. Also erstmal, es ist eine Studie, genau, Sie haben den Wochenbericht jetzt aktuell erwähnt, aber diese Studie da vorangestellt ist ein Papier, eine wissenschaftliche Veröffentlichung zusammen mit den Kollegen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung RWI und auch der Universität Maastricht. Sind verschiedene Kolleginnen da eben von den anderen Instituten auch beteiligt. Bei uns im Haus aus meinem Team Laura Schmitz, die das federführend erarbeitet hat. Und die haben sich angeschaut, wie Umweltzonen auf zwei Faktoren sich auswirken. Einmal auf Bildung und auf psychische Gesundheit. Und herangezogen wurden dazu unter anderem auch so anonymisierte Schul- und Krankenkassendaten. Und im Ergebnis zeigt sich, dass nach der Einrichtung eben dieser Umweltzonen ist die Zahl der Grundschulkinder, die aufs Gymnasium gewechselt sind, deutlich angestiegen, also von 38,9% auf 39,9%, also um 1% angestiegen. Und die Übertrittsrate aufs Gymnasium gilt eben auch als zentraler Indikator für den langfristigen Bildungserfolg. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dass auch zurückgegangen ist, dass Risiko oder zurückgegangen ist das Risiko für psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, um 3,5% und das auch verbunden mit einer Angststörung, die auch zurückgegangen ist. Und das hat man erkannt an den Verordnungen für Antidepressiva, die auch um 4% gesunken sind. Das heißt, die psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen nehmen oder nahmen jetzt auch nach der Einführung der Umweltzonen deutlich ab. Es wurden weniger Psychiater und Psychotherapeuten aufgesucht, das hat man sich da angeschaut. Und die saubere Luft verringerte eben auch das Risiko von Depressionen. Und das ist gerade für Jugendliche und junge Erwachsene, da zeigten sich die größten Effekte. Und das liegt eben daran, dass die Gesundheit von jungen Menschen, genauso wie von Älteren, besonders anfällig sind eben für die Feinstäube und die Luftemissionen oder Schadstoffemissionen, die damit einhergehen. Und wie kann man aber ausschließen, dass das nicht durch andere Faktoren auch bedingt ist oder dass es einfach auch Zufall, dass das zufällig entstanden ist? Ja, also da gibt es jetzt eine ausgeklügelte Methode, die sich damit beschäftigt, dass genau sowas nicht auftritt. Das sind ökonometrische oder statistische Verfahren, nennt sich sogenannte Differenz-von-Differenz-Verfahren, wo eben kausale Effekte der Umweltzonen isoliert werden, indem eben zwei Gruppen miteinander verglichen werden. Einmal eine Behandlungsgruppe, also die von der Einführung auch dieser Umweltzonen betroffen ist, und eine sogenannte Kontrollgruppe, die nicht betroffen ist, und die befragt man dann eben oder vergleicht die Daten, die man hier einhergezogen hat. Und deswegen werden da Verzerrungen vermieden. Es werden eben gezielte Kontrollgruppen auch ausgewählt, die sich dann in dieser sozioökonomischen und auch in der regionalen Struktur da ansammeln und wo man auch diese Ähnlichkeiten hat und dann vergleicht eben mit einer bestimmten Kontroll-, also die Behandlungsgruppe vergleicht mit der Kontrollgruppe. Und das hat man jeweils gemacht für Städte mit über 100.000 EinwohnerInnen. Und diese Umweltzonen wurden ja mehrheitlich auch in Großstädten eingeführt. Das heißt, da hat man eben das verglichen mit dieser schrittweise Einführung der Umweltzonen mit den dynamischen Effekten anhand dieser Krankenkassendaten, die man da anonymisiert verwendet hat, weil man sie da regional aufgeteilt hat. Und das hat man über mehrere Jahre hinweg sukzessive verglichen und diese statistischen Verfahren durchlaufen. Also insofern kann man da ausschließen, dass es da bestimmte Verzerrungen gibt und kann da schon sehr deutliche Erkenntnisse rausziehen. Jetzt leuchtet, glaube ich, jedem auch ziemlich schnell ein, klar, wenn die Luft sauberer ist, dass dann verschiedene Erkrankungen zurückgehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, das liegt irgendwie auf der Hand, das ist nachvollziehbar. Aber warum hängt das so direkt mit dem Bildungserfolg und mit dem Wechsel auf das Gymnasium zusammen? Können Sie das nochmal genauer erläutern? Ja, also das sind eben die Effekte, die auf das Gesundheitssystem wirken. Also die Luftverschmutzung beeinträchtigt die Gehirnfunktion. Was daran liegt, dass Feinstaub und Stickoxide entzündliche Prozesse auslösen, die sowohl auch kurzfristige kognitive Beeinträchtigungen als auch langfristige so neurologische Schäden verursachen können. Und das entsteht eben durch auch in den Gehirnen die kleinen Entzündungen, die dort entstehen. Und besonders betroffen sind eben Kinder, deren Gehirne jetzt noch in der Entwicklungsphase sind, oder eben auch ältere Menschen, die dann auch neurodegenerative Erkrankungen bekommen können, wie Demenz oder Alzheimer, weil Feinstaub da eine zentrale Rolle spielt. Diese ganz kleinen Partikel, die gelangen eben über die Lunge in den Blutkreislauf und können so im Gehirn sich anreichern und lösen dort Entzündungen aus. Und diese Entzündungen, die sind wirklich schädigend. Die schädigen dann diese neuronalen Verbindungen, beeinträchtigen auch die kognitiven Funktionen, auch dann wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Lernfähigkeit. Und die Stickoxide zudem, die reduzieren auch noch die Sauerstoffversorgung im Gehirn und sorgen eben so für diese kognitiven Beeinträchtigungen. Und das sind diese komplexen Wechselwirkungen dann zwischen diesen Umweltfaktoren, die dann diese Gesundheitseffekte auslösen und damit eben zu schwächeren Bildungserfolg führen. Oder umgekehrt, je sauberer die Luft, desto besser werden oder je weniger Entzündungen sind da im Gehirn und desto besser können eben die SchülerInnen da lernen und haben dann schulisch bessere Erfolge. Und das ist jetzt vielleicht ein doofer Gedanke, aber warum sind dann die Menschen auf dem Land, wo potenziell wenig Autos fahren, nicht gesünder und das Bildungsniveau ist höher als in der Stadt generell? Das ist ja wahrscheinlich also nicht so, oder? Das hat man jetzt nicht verglichen, also das maße ich mir jetzt gar nicht an, den Vergleich, das müsste man in der Tat direkt vergleichen. Hier hat man sich jetzt den Fokus gelegt auf die Umweltzonen, wo man geschaut hat, was passiert, wenn die Luft in den städtischen Bereichen, wo sie üblicherweise stark verschmutzt ist, dann verbessert wird. Im ländlichen Bereich, wissen wir auch, haben wir im Sommer häufig das Ozonproblem, was auch wieder zu auch Gesundheitsgefahren führen kann. Aber das müsste man sich nochmal genau vergleichen. Das ist eine interessante Fragestellung, dass man sich das nochmal genauer anschaut, ob es da dann auch bei den Lernerfolgen Unterschiede gibt. In der Vergleichbarkeit müsste man ein bisschen schauen, wie man es dann aufteilt. Ja. Das klingt ja jetzt eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein. Also man hat schadstoffbelastete Zonen, verringert man möglichst, sperrt Autos aus, die sozusagen die Umwelt unnötig verpesten, verschmutzen. Dann müsste ja eigentlich ganz Deutschland eine einzige Umweltzone sein in einer perfekten Welt. So einfach ist es natürlich nicht, denn immer mehr Städte nehmen diese Umweltzonen auch wieder zurück. Hannover hat das schon gemacht, Heilbronn, Karlsruhe, auch Erfurt und ganz viele andere Städte planen das. Und zwar, weil die dort sagen, die Umweltstandards sind erfüllt. Wir haben unser Soll erfüllt, die Grenzwerte werden nicht mehr überschritten, dann brauchen wir die jetzt auch nicht mehr, denn das ist, so sagen einige Bürgermeister, ein Eingriff in die Grundrechte. Wenn also bestimmte Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter mit ihrem Auto diese Städte nicht befahren dürfen. Da könnte man ja sagen, juhu, soll erfüllt, alles gut. Nee, das würde ich nicht so teilen. Also gerade, wo man da auch streiten kann, was ein Grundrecht ist. Also ein Grundrecht ist ja auch, dass der Mensch ein Recht hat auf unversehrtes Leben. Und gerade die jungen Menschen in unserer Gesellschaft dürfen nicht gesundheitlich beeinträchtigt werden. Also da sind Umweltjuristen ja auch sehr deutlich. Aber ganz abgesehen davon halte ich es für einen Fehler, dass man die Umweltzonen nicht mehr verlängert oder sogar ganz aufhebt. Wir werden früher oder später wieder sehen, dass damit dann die Umweltbelastung wieder zunehmen. Also man sollte diese Jojo-Effekte hier wirklich vermeiden, die dann ja auftreten können, dass man in dem Moment, wo es dann besser wird, sofort alles wieder rückdreht und dann wird es wieder schlechter, dann muss man alles wieder von vorne anfangen, inklusive der ganzen Ablehnung und Diskussion, die man ja schon mal hinter sich hatte. Mhm. Also da wäre ich sehr dafür, dass man sagt, man behält sie bei, man kann es ja auch staffeln, man kann es ja auch verändern, aber grundsätzlich gesehen ist es so, dass je weniger Fahrzeuge oder emissionsintensive Fahrzeuge, egal wo fahren und die Luft verpesten bzw. verschlechtern, Luftqualität verschlechtern, desto schlechter für die Gesundheit. Und das ist immer so. Und gerade die jüngeren Menschen müssen geschützt werden oder sollten geschützt werden. Und diese jetzigen Erkenntnisse sind so eindeutig, dass man da wirklich sagen muss, also da haben wir auch eine Pflicht gegenüber der neuen Generation oder der jüngeren Generation, dass man alles dafür tun sollte, die Umweltqualität und Luftqualität deutlich zu verbessern. Zumal, wir haben es eingangs schon gesagt, die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ja sogar empfiehlt, dass man noch mehr oder noch striktere Grenzwerte hat, um eben auch die Luftqualität noch mehr zu verbessern. Und wir sind weit davon entfernt, gute Werte überall zu haben. Und deswegen wäre ich sehr dagegen, das zu machen. Und mit der freien Fahrt für freie Bürger, immer mit dem Fahrzeug, also man kann ja gegensteuern, indem man den ÖPNV stärkt, indem man den Radverkehr, den Fußverkehr verbessert. Oder eben auch den Bahnverkehr und Radwege sicher macht und so viele Dinge, die wichtig wären, um eben die Qualität, die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Und da sollte jetzt nicht der Rückschluss gezogen werden, wir lassen einfach alle wieder mit ihren Fahrzeugen da fahren. Elektrofahrzeuge sind vielleicht noch besser, obwohl der Feinstaub ja auch durch den Reifenabrieb kommt. Also insofern wäre ich sehr dafür, man würde da eher auf Nachhaltigkeit setzen. Ja, ich wollte gerade fragen, also auch ungeachtet der Tatsache, dass es ja immer mehr Elektrofahrzeuge gibt, dass auch die Autos möglicherweise so modern sind, dass sie schadstoffärmer unterwegs sind. Halten Sie das für die falsche Entscheidung dieser Städte, die zurückzunehmen, ja? Ja, halte ich für eine falsche Entscheidung. Also grundsätzlich ist es natürlich besser, wenn emissionsarme Fahrzeuge da unterwegs sind wie Elektrofahrzeuge. Wenn die Ökostrom tanken, hat das ja auch durchaus Vorteile auch fürs Energiesystem. Aber der Feinstaub entsteht eben auch und gerade durch den Reifenabrieb. Also insofern ist da nicht so viel gewonnen. Und ich würde da eher den Städten empfehlen, wirklich rigoros auf den ÖPNV zu setzen, auf verbesserte Radwege und Fußwege und das auch wirklich konsequent durchzuziehen und wirklich alles dafür zu tun, dass die Luftverschmutzung reduziert wird. Also wenn die Städte jetzt sagen, wir haben alles erfüllt, fein, aber früher oder später wird man da wieder eine Verschlechterung sehen. Und ich würde sehr davor warnen, gerade weil eben wir so sehr sehen aus der Gesundheitsforschung, dass der Feinstaub und die anderen Luftschadstoffe zu eben wirklich zu diesem starken Anstieg von Atemwegs-, Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt oder eben auch die kognitiven Fähigkeiten deutlich verschlechtert werden. Also das sind alles Dinge, Depression kann vermieden werden. Also da sind so eine lange Liste ja mittlerweile, gibt es dort an Verbesserungen, dass ich wirklich empfehlen würde, das nicht aufzugeben. Zumal ich hatte auch bei der Recherche für die Folge hier gelesen, die im momentan geltenden Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub sind älter als 20 Jahre. Mhm. Und das EU-Parlament und der Rat der EU-Staaten haben sich auf neue und strengere Normen für die Luftqualität geeinigt. Das soll dann 2030 kommen. Da weiß ich gar nicht, ob die Städte, die es jetzt abgeschafft haben, auch die neuen Vorgaben schon erfüllen würden oder ob sie dann die Rolle rückwärts machen und wieder die Umweltzone einführen und wie Sie schon sagen, dann wieder vielleicht gegen Widerstand der Bürgerinnen und Bürger. Also das ist dann ja auch wieder schwierig zu vermitteln wahrscheinlich. Genau. Es ist richtig und das ist wirklich kurzfristig gedacht. Sie haben völlig recht, auch in Europa, im Europarat wurde das ja auch schon beschlossen, dass man eben auch die strengeren Luftqualitäts- oder EU-Luftqualitätsrichtlinien umsetzen wird. Da wird es strengere Grenzwerte geben für Feinstaub und Stickoxide. Das heißt, man wird dann wieder weitere ambitioniertere Maßnahmen zur Luftreinhaltung erwarten müssen. Die müssen dann umgesetzt werden und deswegen könnte also die Reduzierung der Emissionen im Verkehrssektor ja auch nicht nur, dass man da Klimaschutz betreibt, sondern auch wirklich gesundheitliche und auch soziale Vorteile bringen. Also ich würde da sehr abraten, die abzuschaffen. Sie muss dann spätestens dann in einigen Jahren wieder eingeführt werden und man hinkt ja immer hinterher. Und deswegen hielt ich es für besser, wirklich auch ganzheitliche und langfristig stabile Rahmenbedingungen zu haben und diese Umweltzonen einfach beizubehalten und dann auch entsprechend so anzupassen, dass man alle Richtlinien erfüllt. Ja. Das Thema Auto und Verkehrspolitik ist ja immer ein ziemliches Politikum. Ich würde mal, das ist mir nämlich auch wieder aufgefallen, an dieser Stelle noch auf eine ältere Podcast-Folge von uns verweisen. Da haben wir ja auch mal ganz generell die Frage besprochen, wie viele Autos darf es in Zukunft eigentlich überhaupt noch geben, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das war im Februar letzten Jahres. Finde ich irgendwie krass, wie lange wir jetzt schon wieder Podcast-Folgen senden. Also vor über einem Jahr haben wir darüber gesprochen. Gibt es in der ARD-Audiothek, da gibt es alle Folgen dieses Podcasts. Also wer da noch mal tiefer einsteigen will in diese ganze Autopolitik, Debatte, dem sei das empfohlen. Dann kommen wir schon zur Hörerfrage für heute. Nochmal der Hinweis, wenn Sie auch eine Frage haben an Frau Kempfert, dann schreiben Sie gerne an klimapodcast@mdraktuell.de. Das hat auch Herr Trallis gemacht aus Alt-Ruppin, Ingo Trallis, und er schreibt, das lese ich mal vor, im letzten Jahr habe ich eine Radtour entlang der Temnitz, einem kleinen Wiesenfluss in Brandenburg, unternommen. Und dabei fiel mir auf, dass dieser Fluss einst 7 Wassermühlen angetrieben hat. Heute existiert nicht eine Wasserkraftanlage. Und jetzt die Fragen: Gibt es eine Studie, die sich mit dem Wasserkraftpotenzial solcher Mini-Flüsschen beschäftigt hat? Und wie groß ist eigentlich das Potenzial für kleine Wasserkraftanlagen? Das also die Fragen von Herrn Trallis, und Sie haben sich in die Recherche begeben, Frau Kempfert, und können hoffentlich Auskunft geben. Ja, genau. Also da muss ich jetzt nicht allzu viel recherchieren, weil das ist doch ziemlich bekannt. Also erstmal herzlichen Dank, Herr Trallis, für die Frage. Da gibt es Statistiken ja auch im Netz, da kann jeder nachschauen, dass es ungefähr 7.300 Wasserkraftanlagen derzeit gibt in Deutschland. Installierte Leistung beträgt in etwa, ich glaube, 5.500 Megawatt und geleistete Jahresarbeit ungefähr 20 Terawattstunden pro Jahr. Also da kommt man immer so ungefähr an 4% der Stromproduktion in Deutschland. Die Potenziale sind ungefähr nochmal doppelt so hoch, wenn man sich die aktuellen Potenzialstatistiken anschaut. Das heißt, es könnte so ungefähr auf 7% ansteigen, und wenn man das tatsächlich nutzen wird. Dazu muss man auch noch sagen, es gibt ungefähr 31 Pumpspeicherwerke, die hatten wir auch schon mal erläutert irgendwann. Da sind 28 im Moment im Einsatz. Die sind immer auch für kurzfristige Speicherung von Strom da, die man auch manchmal sieht, wo Herr Trallis dann vielleicht mal langradelt. Und da, die zählt man üblicherweise aus der Wasserkraft hinzu. Aber man muss immer jetzt auch dazu sagen, zwei Dinge sind da nochmal wichtig. Das eine ist, dass natürlich die Wasserkraft auch abhängt, einerseits natürlich vom Strommarkt, wie der sich entwickelt und wie Wasserkraft da integriert werden kann. Und da ist es eben so, dass man durchaus Wasserkraft gerne nutzt, aber auch nutzt, weil es eben höhere Volllaststunden im Jahr hat. Also sprich, es gibt weniger Schwankungen als bei Wind und Solar beispielsweise. Aber andererseits ist es eben auch so, dass wir Klimawandel haben und manchmal auch Wasserknappheit auftritt und damit trotzdem Schwankungen auftreten. Das heißt, man kann es nicht immer nutzen. Und der letzte Punkt, Umweltseite. gleichzeitig werden derartige Wasserkraftanlagen sehr kritisiert, wegen auch negativer Auswirkungen auf die Lebewesen im Wasser, die gerade die ganzen Umweltverbände das auch sehr, sehr kritisch sehen und dagegen eigentlich auch Amok laufen. Mhm. Es gibt, Herr Tralles hat ja nach einer Studie gefragt, es gibt eine Studie, eine Kurzstudie auch von der Energy Watch Group, das ist so die jüngste, die mir bekannt ist, die sich, als die Gaskrise ihren Höhepunkt hatte, damit beschäftigt hat, wie hoch eigentlich das Wasserkraftpotenzial oder das Potenzial von kleinen Wasserkraftanlagen ist, wenn wir jetzt auf russisches Gas verzichten, und haben das ähnlich bestätigt, auch die Größenordnung, die ich gerade genannt habe, also dass man da auch eigentlich Potenziale brach liegen lässt, indem man sie eben nicht so nutzt. Das Ausbaupotenzial wird da auch nochmal auf ungefähr 2,7 Terawattstunden geschätzt, wo man dann eben entsprechend auf diese Größenordnung kommt. Das ist nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, ja, also ist auch nicht schlecht, das zu haben, als gar nicht zu haben, weil man da ja auch eine gewisse Ausbeute hat. In Brandenburg gibt es einige, also nicht viele, sind deutlich, ich glaube, irgendwie 10 oder 15 Anlagen, die da im Moment im Einsatz sind. Da kann man sich auch die Verteilung der Wasserkraftwerke im Internet anschauen. Da gibt es auch einen Verband, der das veröffentlicht. In Bayern gibt es die meisten, gefolgt von Baden-Württemberg und Hessen, Nordrhein-Westfalen, aber in Brandenburg gibt es auch noch einige. So, und diese Energy Watch Group, genau, die haben sich die Potenziale angeschaut und da eben auch darauf hingewiesen, dass es gut wäre, dass im Rahmen der Förderung des EEG, das ist ja das Rahmenwerk, wo man da eben auch die finanziellen Rahmenbedingungen verbessert, und da gibt es eine deutliche Schlechterstellung eben für diese Wasserkraftanlagen, und deswegen sind die eben auch zurückgegangen deutlich. Also da ist schon der Eindruck richtig, die Herr Tralles hat, dass er da mal vor Jahren mehr gesehen hat als jetzt, und das liegt eben daran, dass die Rahmenbedingungen sich deutlich verschlechtert haben. Die könnten verbessert werden, wenn man sie nutzen wollen würde. Und der Vorteil ist eben, dass man einfach immer auch eine Stromproduktion hat, wenn Wasser da ist, und die Rahmenbedingungen auch so ausgestaltet werden könnten, dass es gut integrierbar wäre. Aber der Nachteil, den muss man immer dazu sagen, die Umweltverbände sehen es ja auch sehr, sehr kritisch, dass es immer auch ein Eingriff ist in die Natur. Und die Naturschutzverbände wollen eigentlich gar keine Wasserkraftanlagen mehr in Deutschland. Das hielte ich für sehr übertrieben. Ich denke, das Potenzial sollte man schöpfen. Man sollte aber auch die Umweltschutzverbände da ernst nehmen. Aber man kann einen Mix finden. Also für das Energiesystem halte ich es für sinnvoll, diese Wasserkraftanlagen zu haben. Man hat hohe Vollerstunden, es ist weniger volatil als Wind und Sonne. Es gibt einen Nutzen, der da ist. Man hat bei anderen erneuerbaren Energien auch Eingriffe in die Natur, wie Wind oder Solar. Das wäre jetzt bei Wasserkraft auch so. Aber man muss es ja auch nicht extensiv betreiben, sondern kann eben im Rahmen, da wo man den Naturschutz auch berücksichtigt, das einbinden. Und insofern wäre ich immer sehr dafür. Ich weiß, die Naturschutzverbände hören das ganz ungern, aber zumindest einen Teil der Potenziale zu nutzen, vollständig abschaffen würde ich sie nicht, sondern sie integrieren. Ist auf jeden Fall interessant, auch so beide Seiten der Medaille zu beachten mit dem Naturschutz. Da hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht so richtig dran gedacht. Aber klar, jetzt wo Sie sagen, leuchtet es natürlich ein. Und wenn man da einen Mittelweg finden könnte, wäre das sicher hilfreich und sinnvoll. Ja, genau. Vielen Dank, Frau Kempfert. Damit sind wir jetzt schon am Ende dieser Podcast-Folge, der letzten in diesem Jahr. Es gibt wie immer zum Schluss noch eine Hörempfehlung, einen Podcast-Tipp. Denn gerade jetzt über die etwas ruhigere Zeit kann man sich ja auch oft mit Podcast gut die Zeit vertreiben. Wobei, so viel ruhiger ist es gar nicht. Es kommt die Vertrauensfrage und die Neuwahlen und auf der Welt ist viel los, aber trotzdem braucht man immer mal eine Pause. Und da kann ich jetzt den Podcast Nah dran empfehlen. Kolleginnen und Kollegen vom WDR machen das, vom Westdeutschen Rundfunk. Da geht es nämlich nur ganz kurz und knapp eine Viertelstunde lang um die Geschichte hinter der Nachricht. Zum Beispiel bei der Frage, ob der Massentourismus die Kanaren kaputt macht. Oder es geht um Gewalt gegen Frauen in Deutschland, was sich da dringend verändern muss. Um die Regierungskrise in Frankreich. Also all diese politischen Themen, da sprechen Reporterinnen und Reporter vom WDR mit Menschen, die da wirklich ganz nah dran sind und das mal aus so einer Perspektive beleuchten. Und da gibt es immer freitags in der ARD-Audiothek eine neue Folge. 15 Minuten. Die hat man, glaube ich, immer mal Zeit, um sich da was anzuhören. Klingt super. Also werde ich gerne mal reinhören. Also ich höre sowieso gerne Podcasts und gerade in der ruhigeren Zeit kann man durchaus eine Viertelstunde, ja. Zumal wir ja jetzt auch eine kleine Winterpause machen. Wir freuen uns dann in der Zwischenzeit über Fragen von Ihnen an klimapodcast@mdraktuell.de. Und wir machen, wie gesagt, jetzt über Weihnachten eine kleine Pause. Am 8. Januar gibt es dann die erste Folge im neuen Jahr. Dann natürlich wieder mit Ihnen, Frau Kempfert, und mit meinem Kollegen Markus Schödel. 8. Januar also. Bis dahin gerne alte Folgen hören oder auf andere Podcasts ausweichen. Und bis dahin, ja, wünsche ich allen schöne Weihnachtstage und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr. Ihnen natürlich auch, Frau Kempfert. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Brenner, und ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Weihnachtszeit, ruhige Weihnachtszeit mit vielen Podcasts, auch aus unserem Sortiment gibt es da viel nachzuhören oder aus anderen. Wünsche eine gute Zeit und freue mich aufs neue Jahr, da weiterzumachen. Wir hören uns im Januar. Tschüss. MDR Aktuell, Kempferts Klimapodcast.